Beerdigung meiner Mutter Margarete Hebbinghaus am 18. April 2006 um 14 Uhr auf dem evangelischen Friedhof Remscheid-Lennep. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich lese den Psalm 90. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt erschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre, manchmal auch 94 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Es wäret schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Liebe Trauergemeinde, wenn ich hier so in die Runde schaue, sehe ich viele vertraute Gesichter, die ich schon von meiner Kindheit an kenne. Diese Begegnung heute, auch wenn der Anlass ein sehr trauriger ist, ist für mich etwas Besonderes, weil sie mich an eine kostbare Zeit erinnert, die ich mit Mutter und euch gemeinsam erlebt habe. Sei es nun die Versammlungszeit, die Zeit in der Sonntagsschule oder auch in den Jugendstunden. Nicht zuletzt die Tatsache, dass wir uns alle in dieser Runde wohl nie noch einmal sehen werden, macht die Zeit mit euch so wertvoll und kostbar. Danke, dass ihr gekommen seid. Eure Anwesenheit gibt mir in dieser schweren Stunde die Gewissheit, nicht allein zu sein. Den Grund unseres Wiedersehens kennen wir. Wir haben uns hier zusammengefunden, um von einem Menschen Abschied zu nehmen, der uns in vielfältiger Weise nahe stand. Ob wir es wahrhaben wollen oder auch nicht, ob wir uns auch noch so sehr dagegen sträuben, wir müssen heute Abschied nehmen von Margarete Hebbinghaus. Ein Abschied ist immer mit sehr vielen Schmerzen verbunden, weil wir wissen, dass es zumindest auf dieser Welt kein Wiedersehen mehr gibt. Diese Schmerzen bin ich meiner Mutter schuldig. Es fällt mir auch nicht leicht, hier zu stehen. Der Tod macht stille Leute, heißt es. Wie wahr? Dabei wäre Mutter doch nichts lieber, als könnte sie uns jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sagen, was seid ihr traurig? Ich bin da, wo ihr auch hinkommen sollt. Ich bin bei meinem Heiland. Vor dem Sterben hatte sie keine Angst. Sie wartete neugierig auf das, was da irgendwann kommen wird. Bei meinem letzten Besuch habe ich schon die Sehnsucht zu Jesus gespürt. Sie war bereit für das Abschiednehmen. Mutters Augen verharrten länger als sonst in der Ferne. Sie schlossen sich häufiger und länger, als müssten sie sich von den Anstrengungen der Gegenwart anderer Menschen erholen. Wir feierten am 2. April den 94. Geburtstag. Mutter merkte wohl, dass ich am Morgen, ich war alleine bei ihr, traurig vor ihrem Bett saß, aber sie war es, die mich tröstete. Je älter man wird, umso öfters findet man sich wieder vor einem Sarg. Da muss man Menschen begleiten, die einem viel bedeuteten und denen man viel zu verdanken hat. Heute müssen wir einen Menschen beerdigen, zu dem nur zwei Personen in der ganzen Welt Mama, Mutter sagen durften. Nur zwei Personen hatten dieses Privileg. Mama. Eigentlich das schönste Wort auf dieser Erde, aber an diesem Tag trotzdem dürfen wir es sagen. Denn wir beide, Rainer und ich, wir können niemals mehr einen Menschen mit Mama anreden. Wir alle wissen, dass das irdische Leben ein Wechsel von Werden und Vergehen ist. Wir wissen es, wir sehen es jetzt auch in der Natur nach dem Wintertod. Die Natur fängt wieder an zu leben. Wir wissen es aber, was das Vergehen in seiner ganzen Härte bedeutet, das wird doch erst dann deutlich, wenn wir uns in Gegenwart eines Sargs befinden, wenn wir einen Menschen loslassen müssen, der unser Leben bereichert hat, der eine Säule unseres Lebens war, ja, dem mein Bruder und ich das Leben zu verdanken hatten. Jetzt müssen wir Mutter loslassen, wir können sie nicht wieder lebendig machen. Wir Menschen können viel, sehr viel schaffen, doch im Angesicht des Todes werden wir in unsere Schranken gewiesen. Wir müssen unsere Ohnmacht eingestehen und sie bekennen und sagen, hier geht nichts mehr. Nein, es wird nicht mehr heißen, tschüss Mama oder tschüss Tante Grete, alles Gute Gott befohlen. Es wird auch seit dem 10. April nicht mehr heißen, ich bete für dich. Wir verlieren heute eine Frau und Mutter, die bis zu ihrem letzten Atemzug für die Kinder gebetet hat. Sie umschrieb das immer so schön mit dem Satz, ich denke an dich. Im Klartext, ich bete für dich. Wir wissen alle, dass der Tod zum Leben dazugehört, aber wollen wir das immer auch wahrhaben? Richten wir uns schon im Leben danach? Wie dem auch sei, wir müssen mit dem Tod rechnen, jeden Tag immer wieder neu. Wir wollen nun die ersten beiden Verse des Liedes 407 singen, Stern, auf den ich schaue, die ersten beiden Verse. Kommen wir nun zum Lebenslauf der Verstorbenen. Margarete Hebbinghaus wurde am 2. April 1912 als Tochter von Friedrich und Adele Krauskopf in Lennep geboren. Sie war keine dumme Schülerin. Kein Wunder, dass sie in Remscheid das Lyzeum besuchte. Später arbeitete sie dann als Sekretärin bei Busatis und bei der Tuchfirma Wülfing und Sohn in Dahlerau. 1940 lernte Mutter ihren Otto kennen. Mitten in einer dunklen Zeit, am 15. April 1941, gab sie ihm das Jawort. Am 25. Februar 1944 wurde Rainer und ich am 25. April 1948 geboren. Als sie Rainers Leben spürte, hörte Mutter auf zu arbeiten, um sich ganz ihrer Familie zu widmen. Der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen war das tragende Fundament in Mutters Leben. Dieses war nicht nur ein Lippenbekenntnis. Sie lebte ihren Glauben, auch wenn in aller Schwachheit. Von daher war es selbstverständlich, dass sie zuerst die Gottesdienste in der Kirche besuchte, um sich dann später der Freien Evangelischen Gemeinde am Bismarckplatz anzuschließen. Als dann Otto in ihr Leben trat und für sie, für eine Ehe, auch die Altargemeinschaft gehörte, wechselte sie zur Brüdergemeinde, zur Versammlung, die sich damals in der Waldstraße traf. Rainer und ich wurden dann auch in diese, im wahrsten Sinne des Wortes, hineingeboren, hineingeschoben, hineingetragen, an manchen Sonntagen auch hineingeschubst. Die alten Geschwister können sich noch gut daran erinnern, dass damals sonntags morgens Brotbrechen und am Nachmittag Wortverkündigung war. Um 11 Uhr ging es dann in die Sonntagsschule zu Onkel Simon. So waren die Sonntage immer ausgebucht. Nach dem Motto, ein Sonntag ohne Gottesdienst ist ein verlorener Sonntag, kann ich mich kaum an einen Sonntag ohne Versammlungsbesuch, ohne Sonntagsschulbesuch erinnern. Mutters kräftige Stimme, wenn sie im Gottesdienst dann Gott lobte, in dem Gesang, war unüberhörbar. Als Christa noch am Wochenende mit ihr geistliche Lieder sang, da war die Stimme schon sehr gebrochen und sie konnte kaum mitsingen. Sie versuchte es. Es muss ja wohl unwahrscheinlich wehgetan haben, nicht mehr laut singen zu können. Mutter führte im Haus am Schellenberg 2 das Regiment. Sie konnte mit einem spitzen Bleistift umgehen und schaffte es unter fleißiger Mitwirkung von Otto, dass wir zwar nicht zu großem Reichtum kamen, aber nie an irgendeiner Stelle einen finanziellen Engpass verspürten. Von den Eltern haben wir nicht nur den Umgang mit den uns anvertrauten Funden gelernt, sondern auch noch etwas viel Wichtigeres, nämlich das Wissen, dass aller Wohlstand nichts nützt, wenn die Seele dabei Schaden nimmt, kaputt geht. Mutter hatte, solange ich mich erinnern kann, immer Probleme mit den Knien. Irgendwann, so berichtete sie mir mal, sei sie beim Betreten eines Zuges gestolpert und auf die Knie gefallen. Unfall oder allgemeiner Verschleiß, wir wissen es nicht. Trotz dieser Behinderung, die im Alter immer schlimmer wurde, versah Mutter ihre Arbeit im Haus, zog uns Kinder groß und sorgte im Wechsel mit der Schwester Tante Dele für Sauberkeit in Opas Rasierstube. Mutter pflegte die Oma Adele und Opa Friedrich aufopferungsvoll, ohne auch nur einmal zu klagen. Lebte sie doch mit ihren Eltern in einem Haus zusammen. Am 2. April 1986 verstarb plötzlich und unerwartet unser Vater Otto bei der Abendtoilette. Vorher hatten wir noch Mutters Geburtstag gefeiert. Für Mutter begann nun ein neuer Lebensabschnitt. Anfängliche Pläne, das Haus zu verkaufen, verwarf sie in ihrer manchmal etwas burschikosen Art. Der Hintergrund für diese Entscheidung war sicherlich die Tatsache, dass sie es sich nicht vorstellen konnte, jemals das Elternhaus zu verlassen. Ausgerüstet mit einer kräftigen Gesundheit, steckte sie in den 80er und 90er Jahren 4 Operationen an den beiden Knien weg, als wäre es nichts. Dazu kam noch in den 90er Jahren eine Brustamputation. Doch schon in dieser Zeit merkte man, dass ihr das ganze Leben nicht mehr so leicht von der Hand ging. Eine nicht hoch genug einzuschätzende Betreuung durch meine beiden Cousinen, Conny und Christa, welche Mutter besonders nach dem schnellen Tod von Onkel Ernst und Tante Erna ganz tief ins Herz geschlossen hatten, brachten so manche große Erleichterung für unsere Mutter am Schellenberg 2. Auch dafür möchte ich mich ganz herzlich hier bedanken. Es ist ein Segen für alte Leute, wenn man solche Menschen wie Christa und Conny hat. Doch auch am Schellenberg 2 lief die Zeit ab. Nach einem Sturz und der Feststellung, dass Mutters Gehirn nicht mehr so arbeiten konnte wie früher, musste sie am 27. September 2001 schweren Herzens den geliebten Schellenberg verlassen. Sie war vorher noch im Remscheider Krankenhaus. Ihre letzte Bleibe war das Johannesstift. Es hat, und wer mag das einem alten Menschen übel nehmen, lange, sehr lange gedauert, bis sie ihren ersten Umzug, der gleichzeitig auch ihr letzter war, verkraftet hatte. Auch hier muss ich voller Dankbarkeit Christa erwähnen, die regelmäßig Mutter besuchte und die sich auch nicht abschrecken ließ, wenn sie einmal nicht so gut drauf war. Das wissen wir auch. Bei mir in der Lüneburger Heide, wo ich wohne, die ja nicht gerade ein Erweckungsgebiet ist, sagt man, und wenn du tot bist, dann wirst du innegult und dann ist alles vorbei. Auf Hochdeutsch, und wenn du tot bist, dann wirst du eingegraben und dann ist alles vorbei. Mutter setzte noch am 6. April, als ich das letzte Mal mit ihr telefonierte, dieser hoffnungslosen Grundhaltung ihre Lebensstimmung, ihre Richtung entgegen, indem sie mit gebrochener Stimme sagte, vergiss es nicht, es wartet etwas Besseres auf uns. Kann ich mir etwas Schöneres denken als eine solche Zukunft für unsere Mutter? Als wenn Jesu sie dafür belohnen würde, schlief sie dann auch am Montag gegen 17.15 Uhr auf den Tag genau 79 Jahre nach ihrer Konfirmation friedlich ein. Lasst uns nun zusammen die dritte Strophe des Liedes 407 singen, Stern, auf den ich schaue. Meine Mutter wurde am 10. April 1927 in der Lennepper Stadtkirche von Pastor Spengler konfirmiert. Der Konfirmationsspruch stand auch in der Todesanzeige. Im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 26 sagt Jesus, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Als ich Silvester 2002 beim Ausräumen des Elternhauses am Schellenberg die Küche auflöste, da fiel mir dieses Messer in die Hände. Es war das Lieblingsmesser meiner Mutter. In der Küche hatte es immer einen festen Stammplatz. Wie viele Jahre hatte meine Mutter wohl damit gearbeitet? Wie viele Wagenladungen Kartoffeln hat sie wohl damit geschält? Und wie viele Tonnen Obst und Gemüse wohl damit geputzt? Ich weiß es nicht. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich, Sie können es selber sehen, die Klinge stark verdünnt. Aber an Schärfe nichts eingebüßt. Auch dieses Messer, wie fast alle Dinge, mit denen sich die Verstorbene umgab, die sich im Laufe von fast 90 Jahren angesammelt hatten, und das waren bestimmt nicht wenige, musste Mutter beim Umzug ins Hückeswagener Altenheim zurücklassen. Mutter war doch auch ein Kind ihrer Zeit, wo es besonders bei Vater hieß, Jung, das schmitzt du nicht weg, das können wir irgendwann nochmal gebrauchen. Selbst wenn sie dieses Messer mitgenommen hätte, wäre es doch nie mehr zum Einsatz gekommen, denn ihre stark von Gicht gezeichneten Hände konnten und brauchten auch nicht mehr damit zu arbeiten. Mutters Lieblingsmesser erinnert mich täglich daran, dass ich eines Tages auch alles, aber auch wirklich alles, was ich habe, zurücklassen muss. Nichts kann ich mitnehmen, wenn ich mich verabschieden muss aus dieser Welt. Lange Zeit wollte ich das nicht wahrhaben, weil mir das Leben noch so unendlich lang erschien. Doch wenn man einmal den Zenit seines Lebens überschritten hat, die Zeitung von hinten liest, beginnt ein schleichender Umdenkungsprozess. Denn der Zeitpuffer zwischen sich und den Verstorbenen wird immer kleiner. Jetzt sind die Eltern nicht mehr da. Dann kommen meistens die Kinder an die Reihe. Es kann aber auch ganz anders sein. Bei Vaters Beerdigung wurden noch 180 Trauerbriefe verschickt. Bei Mutter waren es nur noch knapp 40. Dazwischen liegen fast auf den Tag genau 20 Jahre. Kurz vor meiner Abfahrt aus Gifhorn bekam ich noch einen lieben Anruf von Bruder Fuchs. Er sprach mir sein Beileid aus und sagte, ich soll die Trauergemeinde ganz herzlich grüßen. Er wäre sehr gern gekommen, aber seiner Frau geht es nicht gut. Brustkrebs. Ich habe ihn gefragt, ob ich das hier sagen darf, und er sagte, okay. So langsam verschieben sich die Werte, auf die man im Leben gesetzt hatte. Wichtiges wird unwichtig, bis dahin unwichtige Dinge rücken auf einmal in den Vordergrund. Schlimm, wenn es nicht so ist. Schlimm, wenn es heißt, je öller, je düller. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Mutters Lieblingsmesser predigt uns, du bist nur auf der Durchreise. Auch dir ist alles nur geliehen. Mit leeren Händen bist du geboren und mit leeren Händen musst du auch diese Welt wieder verlassen. Leere Hände. Stopp, das stimmt doch nicht. War sie denn nicht schon vor dem ersten Atemzug meines Lebens da, noch bevor ich das Licht der Welt erblickte, die Gnade Gottes? Hat der Schöpfer sich nicht schon für meine Nieren interessiert, als ich noch ein Embryo war? War ich nicht für Gott schon ein Lieblingsgedanke, als Vater noch nicht einmal wusste, dass seine Grete mit Rainer oder mir schwanger war? Und bei euch ist es doch genauso. Das können wir doch im Psalm 139 nachlesen. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Das ist Gnade Gottes pur. Mit leeren Händen geboren? Nein. Wir hatten doch schon volle Hände bei der Geburt. War es nicht die Gnade Gottes, mit der er uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat? War es nicht die Gnade Gottes, die unserer Mutter ein Leben von 94 Jahren geschenkt hat? War es nicht die Gnade, dass sie zwei Weltkriege überlebte? War es keine Gnade, dass sie zwei gesunden Söhnen das Leben schenkte und sie im christlichen Glauben erzog? Sie hatte das Beste für Rainer und mich gegeben. Die Mutterliebe und die Liebe zu ihrem Heiland. Und genau diese Gnade ist jetzt da. Nicht einmal der Tod kann uns trennen von der Liebe Gottes. Sie zeigt sich in vielerlei Gestalt, nicht zuletzt auch in einem Trost, der nicht machbar ist, der von oben kommt. Das deutlichste Gnadenzeichen haben wir doch am Karfreitag erlebt. Dieser Höllenschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, wenige Stunden später, der Gnadenschrei, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn das mal keine Gnade ist und eine großartige Zukunft für uns Menschen eröffnet. Diese Zukunft hat Mutter jetzt schon angetreten. Nein, sie hat sie sich nicht verdient. Es gab auch, und das sagte ich schon, Zeiten, wo sie ungenießbar war, warum auch immer. So sind wir Menschen. Wir haben alle unsere Macken und Ecken. Selbst wenn Mutter eine Frau ohne Fehl und Tadel gewesen wäre, sie hätte sich die Zukunft nicht verdienen können, die Zukunft bei Jesus. Jesus selbst hat ihr immer wieder neu die Schuld vergeben und ihr am Ende die Ewigkeit geschenkt, ohne dass sie auch nur einen einzigen Deut dazu tun konnte. Wenn das keine Gnade ist. Dieses Wissen hat Mutter durch das Leben begleitet. Das wurde nicht nur deutlich an den vielen Spruchkarten, die in ihrer Wohnung an den Wänden und zuletzt auch im Altersheim hingen. Nein, sie hat sich daran festgehalten. Sie hatte den richtigen Reiseproviant auf ihrer 94-jährigen Lebensreise eingepackt. Davon hat sie sich ernährt, in guten, auch in schlechten Tagen, bis hin zum letzten Atemzug. Und diese Gnade Gottes ist es auch, die sie nun da ankommen lässt, wo der Mensch eigentlich hingehört, in die Nähe Jesu. Nun ist sie da, sie ist angekommen. Was macht sie dort? Unter anderem sicherlich auch das, was sie wenige Tage vor ihrem Tod einer Frau vom Pflegepersonal, die Mutter immer das Essen brachte, sagte. Lisa, bald treffe ich ihre Eltern, dann werde ich ihnen sagen, was sie doch für eine nette und liebe Tochter haben. Das ist typisch Hebekus, das ist meine Mutter. Meine Mutter hat viel mehr gesehen als alle die, die um ihr Bett standen. Nicht umsonst sprach sie mehrfach von einem hellen Licht in den letzten Tagen, was sie sah. Und Christa berichtete mir noch, dass bei dem letzten Besuch immer so die Hände hochgingen, als wollte sie nach oben gehen. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Will uns das Leben nicht immer wieder eine andere Wahrheit eintrichtern? Es heißt doch, haste was, biste was. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Der Konfirmationsspruch meiner Mutter will uns eines Besseren lehren. Was nützt der Wohlstand, wenn die Seele dabei verkommt? Verlasse dich nur auf den Reiseproviant, den Jesus dir anbietet, und wenn alle anderen noch so schreien sollten. Seine Gnade erschafft, trägt, hält und wird uns einst dahin bringen, wo Mutter jetzt schon ist. Gottes Gnade steht allen Menschen zur Verfügung. Wie steht es so schön im Johannesevangelium? Und von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Nein, eine solche Grundhaltung ist nicht unverschämt. Hier brauche ich nicht zu sparen und zu knausern. Hier kann, darf, soll und muss ich zugreifen, täglich immer wieder neu. Besonders jetzt auch in der Osterzeit. Am Morgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Warum ist die Gnade Gottes jeden Tag immer wieder neu? Nicht, weil sie schlecht geworden ist, sondern weil wir die alte gestern aufgebraucht haben. Die Gnade Gottes, die durch den Auferstandenen menschliche Züge bekommen hat, will nun mit uns gehen, mit zum Grab, weiter durch den Tag, durch das Jahr, durch das Leben. Laden wir sie doch ein, immer wieder neu, so wie es Mutter in aller Begrenztheit und Schwachheit nicht nur bei dem täglichen Tischgebet gemacht hat. Setzen wir meinem Haus, meinem Pferd und meinem Auto doch täglich die Gnade Gottes entgegen. Diese verbietet uns den Wohlstand nicht, aber sie sorgt dafür, dass unsere Seele nicht auf der Strecke bleibt. Gottes Gnade gibt es zum Nulltarif. Billiger geht es nun wirklich nicht, obwohl, und das darf ich hier nicht verschweigen, wir daraus keine billige Gnade machen dürfen, denn sie hat Jesus schließlich das Leben gekostet. Lasst uns von Mutter lernen, dass es sich lohnt, auf diese Gnade zu vertrauen. Auf Mutters Uhr, die am Schellenberg und auch in ihrer letzten Bleibe in Hückeswagen hing, war zu lesen, Zeit ist Gnade. Wie viel Gnade dürfen wir noch gebrauchen? Sehr viel. Alle Gnade, die Gott für uns bereithält. Wie viel Lebenszeit haben wir dafür noch? Ich weiß es nicht. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Amen. Wir singen nun das Lied »Jesus lebt, mit ihm auch ich«, die Strophen 1, 2 und 6. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, nicht erst seit dem Osterwochenende wissen wir wieder neu, dass du dich hast hinrichten lassen, um uns wieder aufzurichten, dass du lebst und dass du immer noch dich um uns mühst. Du Heiland, heile du unsere Seelen, dass wir auf dem Weg durch das Leben keinen Schaden erleiden, dass wir eines Tages da ankommen, wo Mutter jetzt schon ist. Lass uns immer wieder neu auf deine Gnade und nicht auf unser Versagen schauen. Amen. Die Trauergemeinde ist zur Nachfeier in den Räumen der Freien Evangelischen Gemeinde am Bismarckplatz herzlich eingeladen. Wer meine Trauerrede in gedruckter Form als Mail oder als CD haben möchte, kann mich nachher gern ansprechen. Margarete Hebbinghaus, du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland. Woher, wohin? Wir wissen nur, aus Gottes Hand, in Gottes Hand. Ob durch Leben, ob durch Tod getrennt, alles, was nach Jesus Christ sich nennt, trifft sich einst beim Herrn im Himmelssaal. Christen sehen sich nie das letzte Mal. Wir wollen nun die Hülle der Verstorbenen zu ihrer letzten Ruhestätte bringen. Der Friede Gottes geleite uns dabei. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang, liebe Mutter, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde in Korinth: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, Christen, auch wenn sie die größten Verlierer sind, stehen immer auf der Seite des Siegers. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staube. Gott sorgt dafür, dass du bei ihm gut aufgehoben bist, Mutter. Wir wollen Abschied nehmen von der Mutter Margarete Ebbinghaus und bedenken, was uns mit ihr verbindet. Wer sie lieb gehabt hat, der trage diese Liebe und Achtung weiter. Wen sie lieb gehabt hat, der danke ihr alle diese Liebe. Und wer ihr etwas schuldig geblieben ist an solcher Liebe, in Worten oder Taten, der bitte Gott um Vergebung. Und wem sie wehgetan haben sollte, der vergebe ihr, wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. So nehmen wir Abschied von Mutter mit Dank für alles Gewesene und im Frieden. Ewiger Gott und Vater, du allein bist mächtig und gnädig. Gib Margarete Ebbinghaus ewige Ruhe. Lasse ihr ein Licht leuchten und vereine sie mit denen, die du vollendet hast. Uns alle lass dereinst dein Angesicht schauen und deine himmlische Herrlichkeit erlangen. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, was uns quält, was uns bedrückt, das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, welches der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.